denkst du dann? Was denkst du da, wenn drin hast? Was denkst du, Mange? Was denkst du dann, was denkst du dann? Was denkst du dann, wenn drin hast? Was denkst du, Mange? Ich bin auf Buenos Aires vor. Was denkst du dann, was denkst du dann? Was denkst du dann, wenn drin hast? Was denkst du, Mange? Bis nur vorne sei es vor. Schön, wann's du drin hast, schön hast du vor. Bis nur vorne sei es, der sitzt ganz von vor. Schön, wann's du drin hast, schön hast du vor. Bis nur vorne sei es, der sitzt ganz von vor. Ganz sitzt von vor. Ja, was dazu kommt. Also. Was denkst du dann, was denkst du dann, was denkst du dann, wann drin ist? Was denkst du mal? Dit bist du vorne, sei es vor. Was denkst du dann, was denkst du dann, was denkst du dann, wann drin ist? Was denkst du mal? Dit bist du vorne, sei es vor. Schön, wann's denn drin ist, schön, wann's denn drin ist, schön bist du vor, bis noch wo ne seist.